WDR 5. Neugier genügt. Neulich auf der noch zu entdeckenden Insel Bala Bala. Ein paar stämmige Palmen stehen arglos in der windstillen Luft, als plötzlich 6 federgeschmückte Ureinwohner Köpfe und Oberkörper hinter den Bäumen hervorstrecken. Sie fuchteln rhythmisch mit Speeren und machen einerseits einen martialischen, andererseits einen etwas unterbeschäftigten Eindruck. Das ändert sich schlagartig, als von irgendwoher 4 gestrandete Schiffbrüchige auftauchen. Der Medizinmann der Insel zaubert die 4 Fremden wieder auf die Beine und die Geretteten tanzen mit den Ureinwohnern vor Freude Ringelpiez. Kurz darauf fühlen sich die unfreiwilligen Besucher gezwungen, auf ihre dringendsten körperlichen Bedürfnisse hinzuweisen. Daraufhin bietet man ihnen furchtbares Inselessen an. Brokkoli mit Marmelade und so. Die Gestrandeten finden es nicht gut und signalisieren das deutlich. Man einigt sich gütlich auf Pizza, die auch prompt geliefert wird. Abermals ist nicht ganz klar, woher. Anschließend machen alle miteinander Freudensprünge und werden sehr gute, glückliche Inselkumpel. So lautet in groben Zügen die diesjährige Story für den Auftritt des Männerballetts Kückhofen. Gesprochen wird während der Show kein Wort. Die Geschichte soll sich allein über den Tanz und die Musik erzählen. 15-mal ist die Truppe mitsamt ihrer Inselfantasie in dieser Session gebucht. Aber eine Woche vor dem ersten Einsatz ist die Nummer noch nicht ganz vorzeigbar. Eigentlich sind wir um die Zeit immer schon fertig, weil der erste Auftritt ist normalerweise am ersten Wochenende im Januar. Da der aber dieses Jahr ausgefallen ist, haben wir uns ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und dass der Tanz so eine Woche vor dem ersten Auftritt fertig wird, ist ganz normal. Marco Wallrafen ist der Sprecher des Männerballetts, weil es kein anderer machen wollte, sagt er. Seine Mitstreiter grinsen. Es gibt 3 Marcells, einen Marvin und einen Martin. Außerdem Christian, Daniel, Thomas, Sebastian, Dennis, Patrick. Solide, normale Namen für ein Dutzend bodenständiger, netter Männer. Die Frage, warum sie sich ausgerechnet dieses Hobby ausgesucht haben, finden sie ersichtlich überflüssig. Ja, warum denn nicht, steht ihnen in die Gesichter geschrieben. Höflich genug, um zu antworten, sind sie trotzdem und sagen dann in je eigenen Worten alle etwa das Gleiche. Ich tanze, weil vor etlichen Jahren haben die mich mehr oder weniger rekrutiert. Kommen die das mal angucken? Ja, und seitdem bin ich mehr oder weniger dabei. Ja, so langsam gehen die Knochen am Arsch, aber... Ich tanze, weil ich habe schon immer gern Karneval gefeiert und habe die Jungs dann vor, weiß ich nicht, 10, 11 oder 12 Jahren bei einem Auftritt gesehen. Fand das cool und habe gedacht, ach, dann machst du mal mit. Ich habe irgendwann mal, ich sag's einfach so im betrunkenen Kopf gesagt, ich komme da rein. Ja, und dann wurde ich ein Jahr später von jemandem angesprochen, was jetzt wirklich ist. Dann habe ich gesagt, ja, man kann ja mal gucken. Ja, und jetzt bin ich das zweite Jahr erst dabei, also noch relativ frisch und... Hat letztes Jahr schon super Spaß gemacht und dieses Jahr, denke ich, wird es noch besser als letztes Jahr. Die Herrschaften sind zwischen 19 und Mitte 30 und kommen aus Kückhofen, Stadt Erkelenz, Kreis Heinsberg, im äußersten Westen der Republik. Kückhofen muss man überhaupt nicht kennen. Es hat keine 2.500 Einwohner. Aber man kann es kennen, wenn man auf Männerballett steht. Immerhin ist die Gruppe schon einmal NRW-Meister geworden und 2-mal Vize. Innerhalb der Szene kennt man sie am besten unter dem Namen Stieve Köttel, der aber zum Bedauern der Mitglieder vor kurzem in die ewigen Tanzgründe eingegangen ist. Wir hießen früher Stieve Köttel, weil wir ein eigenständiger Verein waren und wir sind irgendwann der Karnevalsgesellschaft angegliedert worden. Und seitdem heißen wir eigentlich Männerballett der Karnevalsgesellschaft Kückhofen. Untereinander nennen sich die Ex-Stievenköttel sowieso einfach Jungs. Und ihre Trainerin hält es genauso. Sie heißt Steffi und bringt ihren Jungs nun schon seit ein paar Jahren die Tanzschritte bei. Sie teilt sich den Job zwar mit einer Kollegin, aber sie ist immer persönlich auf dem Posten, wenn es sich machen lässt. Dass sie ein 8 Monate altes Kind hat, hat Steffi zum Beispiel nicht abgehalten. Es ist kein reines Ehrenamt, man verdient ein bisschen, aber da werden noch nicht mal die Spritkosten mitgedeckt. Und es macht halt Spaß. Ich habe früher selber getanzt und habe dann aber irgendwann aufgehört. Und dann, wenn ich noch irgendwas tun konnte, haben die Jungs mich irgendwann gefragt und da habe ich gesagt, ja, alles klar. So ist der Ton in der Truppe. Man kommuniziert knapp, aber herzlich. Ja, alles klar. Passt, läuft, machst du nix. Und wenn eine Außenstehende was fragt, gibt es häufig diese Antwort. Klarer Fall, wir haben es hier mit einer eingeschworenen Gemeinschaft zu tun. Der Vorteil, so entstehen Freundschaften fürs Leben. Der Nachteil, gar nicht so einfach zu trainieren, die Biester. Ihr habt mich geschlagen. Furchtbar. So, also die anderen bitte nach hinten. Steffi hat anfangs ihre liebe Not für Disziplin zu sorgen. Zwar haben alle Teilnehmer erklärtermaßen den Anspruch, sich hier und heute körperlich zu ertüchtigen. Aber dieses Umschalten vom Spaßmodus in den Trainingsmodus, puh. Die sagen ganz schön oft, dass sie das doof finden. Aber da müssen die dann durch. Wobei manchmal ist das auch ganz gut. Manchmal sagen die einem dann auch, wie ein Schritt vielleicht für die einfacher wäre, wenn ich ein bisschen zu kompliziert um die Ecke gedacht habe oder so. Dann passt das schon. So, und jetzt noch einmal mit Gefühl. Auf eines legen die Kückhofener bei allem Flachs ausdrücklich Wert. Sie möchten sich abgrenzen von gewissen bauchigen älteren Herren, die zu Karneval im Tüllröckchen über die Bühnen und durch die Mehrzweckhallen hüpfen und sich ebenfalls Männerballett nennen. Bauchig ist hier niemand. Der Tanz soll keineswegs lächerlich, sondern lustig sein. Und wenn jemals einer auf die Idee kommen würde, den Tänzern einen Auftritt im Rüschentrikot anzutragen, würden sie geschlossen meutern. Dafür haben wir alle zu hässliche Beine fürs Tütü. Ganz klar, nein. Nein. Wir machen das wirklich auch Spaß, aber wir nehmen das schon ernst mit dem Showtanz. Wir studieren wirklich einen tollen Tanz ein und setzen den auch wirklich gut um. Und wir wollen auch nicht im Tütü tanzen. Drei Wochen gehen ins Land. Das Männerballett absolviert in dieser Zeit die ersten Auftritte, einen davon im eigenen Dorf. Jedes Jahr gibt es 2 Karnevalssitzungen in Kückhofen und regelmäßig gilt die erste nachträglich als die schwächere. Die Tänzer haben dieses Jahr ihren Beitrag dazu geleistet. Bei der besagten ersten Sitzung sei ein Teil der Truppe ein bisschen neben der Spur gewesen, wird erzählt. Kein Vergleich allerdings mit einem Zwischenfall, der schon etwas zurückliegt und von dem Patrick freimütig berichtet. Wir haben uns vor unserer eigenen ersten Sitzung vor 2-3 Jahren bei einem Freund im Partyraum getroffen, vorher 2 Stunden, und haben dann da mit 5 Mann schon 2 Flaschen Pernod getrunken und Bier vor der Veranstaltung. Sind dann erst in die Halle, hatten dann noch 3 Stunden Zeit, bis wir uns umgezogen haben auf der Sitzung selber. Haben dann natürlich weiter getrunken und der Auftritt, ich glaube, da weiß keiner von uns mehr was von. Da haben wir auch ganz schön Anschiss bekommen von der KG, aber der war auch berechtigt. Nun denn, gut, dass heute Abend die 2. Sitzung ansteht. Kostümsitzung. So ziemlich der ganze Ort kommt. Da hat's in der Vergangenheit noch nie Probleme gegeben. Die Männer freuen sich entsprechend darauf. Für sie ist das jedes Jahr ein Höhepunkt der Session. Allerdings haben sie davor noch ein Auswärtsspiel. Damensitzung im knapp 30 Kilometer entfernten Lürip. Am Nachmittag treffen sich alle bei einem der Marcells zu Hause, um sich einzustimmen und das teilweise sehr aufwendige Make-up von Steffi und Bianca, der Ehefrau des Marcells, auftragen zu lassen. Fast alle geben an, im Augenblick nicht aufgeregt zu sein. Der Fernseher läuft, Borussia Mönchengladbach spielt, die meisten Tänzer sind Fußballfans. Während sie also grölen und barmen, kriegen sie nebenbei mehr oder weniger Farbe verpasst, je nach Rolle. Ich bin eigentlich der, den keiner schminken will, weil ich am Anfang zu weinen. Dennis hat empfindliche Augen. Machst du nix? Aber dieses Jahr hat er Glück gehabt. Er darf einen der Gestrandeten spielen. Das ist mit deutlich weniger Schminke verbunden. Wenn ich sehe, was die anderen für eine Prozedur mitmachen müssen, bin ich froh, dass ich ein bisschen Make-up, ein bisschen Wimperntusche und Lidschatten kriege und ein bisschen Dreck und dann bin ich Gott sei Dank schon durch. In der Tat, die Gesichter der 6 Insulaner sind vollflächig bemalt. Auf der Stirn ist alles rot, um die Augen sehr viel gelb, die Augenlider selbst sind weiß, Mund und Kinn wieder rot, die Wangen kräftig blau. Dazu ein paar weiße Streifen, einer längs am Kinn und 3 quer auf den Wangen und weiße Punkte über den blau gefärbten Augenbrauen. Obendrauf gibt's eine Schicht Puder, damit im Schweiß der Angesichter nichts davonfließt. Kratzen oder Naseputzen ist mit der Malerei natürlich verboten. Auch deshalb würde Dennis nur ungern tauschen. Andererseits bekommen die Ureinwohner ausgerechnet keine Mascara. Auch beneidenswert. Ja, sehr sogar. Ich habe da jedes Mal am Wochenende zu kämpfen, dass ich die für montags abkriege, damit das jetzt nicht so auf der Arbeit blöd rüberkommt. Das sind Probleme. Allerdings welche, die man gut für ein paar Stunden verdrängen kann. Denn jetzt ist Showtime. Das heißt, Fernseher aus, Gladbach hat gegen Stuttgart gewonnen und auf nach Lürip. Die Sitzung ist bereits in vollem Gange, selbst in der Umkleide läuft laute Musik. Die Tänzer tauschen jetzt im Charme von gelben Turnhallenkacheln und Gruppenduschen ihre schwarzen Team-T-Shirts gegen die Bühnenkostüme. Die Ureinwohner bekommen Banderolenmützen mit hochstehenden schwarzen Federn obendrauf. Dazu eine Art gelben Wickelrock, orangenes Hemd und dunklen Fellkragen. Die Gestrandeten hingegen streifen braune, zerfetzte Anzüge und weiße T-Shirts über. Die einen würden sagen, das deutlich weniger kompromittierende Kostüm. Die anderen würden sagen, das langweiligere. Überall draußen vor der Umkleide wuseln Frauen in Ganzkörperverkleidung herum. Lauter Bienen, Polizistinnen, Häftlinge und Wildkatzen. Sie platzen schier vor Frohsinn. Normal, dafür sind sie gekommen. Wir feiern ja Karneval. Endlich mal wieder Karneval. Weil wir das Gefühl haben, als Frauen Frauen zu sein, wie wir können. So dieses Frau sein. Ohne irgendwie, aber wir müssen schön sein, wir müssen dies machen oder jenes machen, sondern einfach Karnevalssitzungen genießen als Damensitzung. So spricht es eine Frau namens Nicole unaufgefordert ins Mikrofon. Auf Nachfrage verrät sie dann auch noch, ob sie sich auf das Männerballett freut. Die ganze Zeit schon. Ziehen die sich aus? Nicht. Wir hätten mehr erwartet, glaube ich. Wir schreien ganz laut und pfeifen nochmal auf Zugabe. Ausziehen, genau, ausziehen. Weil, machen Sie das mal weg. Und schon ist Schluss mit der Zutraulichkeit am Mikrofon. Dabei möchte Nicole doch nur ergänzen, dass sie es unfair findet, dass auf den Herrensitzungen immer halbnackte Damen vorkommen. Sie wäre hier mal für ausgleichende Gerechtigkeit. Die Tänzer aus Kückhofen hören diese Forderung nicht mehr. Sie sind bereits vorbei und Richtung Bühne unterwegs. So kurz vor dem Auftakt klopfen dann auch die coolsten Herzen ein bisschen schneller. Marvin ist noch stärker betroffen als die anderen. Ich musste halt arbeiten und konnte noch nicht an einem Auftritt teilnehmen. Das ist jetzt wirklich mein erster Auftritt. Ich bin sehr nervös. Es geht viel im Kopf durch. Hoffentlich passen die Schritte, die Bilder, hoffentlich laufe ich in die richtigen Bilder rein. Die Jungs machen ihr Klatschritual. Jeder mit jedem High Five. Und dann sind sie mit zwei großen Schritten im Rampenlicht. Nur eine Handvoll Minuten dauert so ein Auftritt, aber am Ende sind immer alle total platt. Die Männer haben keine Sekunde Pause. Sie schleudern Arme und Beine, tanzen mal gebückt und mal gestreckt, mal einzeln und mal im Verbund. Es gibt mehrere spektakuläre Hebungen und Würfe. Dabei fliegt der drahtigste und leichteste von ihnen durch die Luft und die übrigen müssen ihn auffangen. Das Publikum liebt sowas. Die Nummer ist eine faszinierende Mischung aus Eindrücken. Einerseits ist unübersehbar, dass hier eine sportliche Leistung erbracht wird, die Anerkennung verdient. Andererseits sind die Kostüme und das Make-up natürlich dazu da, die Herren auf nette Art ein bisschen doof aussehen zu lassen. Und einerseits ist es beeindruckend mit anzusehen, wie geschmiert dieses Team funktioniert. Aber andererseits sind die Gesten und Mimiken so derbe übertrieben, dass am Ende doch keine Ehrfurcht aufkommt. Stattdessen sehr, sehr gute Laune. Einfach nur durchs Zugucken. Ja, meine Damen, mittlerweile sind die fester Bestandteil unserer Damensitzung. Zum dritten Mal hintereinander sind sie hier bei uns aufgetreten und haben jedes Mal eine fantastische Show hier abgeliefert. Das ist das Männerballett Stiebe Köttel aus Kückum. Ups, da war er wieder, der alte Name. Egal jetzt, na klar gibt's noch eine Zugabe. Das bedeutet für die Tänzer, dass sie den Mittelteil des Tanzes nochmal zum Besten geben. Dann erst dürfen sie zurück in die Umkleide. Kaum sind sie dort angekommen, werden Deodosen und Schnäppocken ausgepackt. Weil wir so gut waren, war das. Belohnung für den guten Tanz. Ich bin sehr zufrieden. Ist lecker warm, lecker am Schwitzen. War gut. Bühne war zwar ein bisschen klein wie jedes Jahr, aber geht. Und dann fällt die Anspannung erstmal ab. Die Truppe packt zusammen und denkt schon an Kückhofen. Ja, wir fahren jetzt auf die Sitzung, gucken uns den Rest der Sitzung an, trinken vielleicht noch ein paar Bier. Also wir sind jetzt, ich denke mal, um 10:45 dran. Nach uns kommt noch eine Musikgruppe. Einen Tourbus gibt es nicht. Also trennt sich die Gruppe kurzfristig und fährt verteilt auf diverse Pkw zurück nach Hause. Ankunft eine knappe halbe Stunde später. Vor Ort ist die Feier abermals schon mittendrin. Nanu, was ist denn das? Hat sich die Kückhofener Karnevalsgesellschaft etwa ein zweites konkurrierendes Männerballett eingeladen? Fast will es so scheinen. 5 zum Teil ältere, zum Teil bauchige Männer in weißen Hosen, weißen T-Shirts und, jawohl, neonfarbenen Tütüs bevölkern die Bühne. Sie tanzen bzw. taumeln Schwanensee und sind allerliebst anzuschauen. Doch die Entwarnung folgt auf dem Fuße. Das ist keine Konkurrenz, sondern ein einmaliger Spaß jener Schützenbruderschaft, aus der der diesjährige Karnevalsprinz hervorgegangen ist. Da können die Jungs vom echten Männerballett ja ganz locker bleiben. Heißt doch nichts, da kannst du die anderen aufbauen. Hinter den Kulissen herrscht aber Stress. Die Bäume sind schuld. Sie bestehen jeweils aus einem knapp 2 Meter hohen Metallgestänge auf einer runden Basis. Der Durchmesser ist groß genug, dass ein erwachsener Mann darin stehen kann. Immerhin müssen die 4 Gestrandeten die Bäume auf die Bühne tragen und sich auch kurz darin verstecken. Wenn die Grundkonstruktion steht, wird brauner Stoff über den Stamm gezogen und von oben ein Regenschirm reingesteckt, der mit vielen großen grünen künstlichen Blättern gedeckt ist. So einfach die Idee. Die Umsetzung hingegen macht jedes Mal die gleiche Schwierigkeit. Die richtigen Stangen zum richtigen Baum zu finden, weil die alle unterschiedlich lang sind und man auch gucken muss, wie rum man die einbauen muss. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es eine ganze Zeit lang Unklarheit über die Frage, wann genau die Tänzer auf die Bühne müssen. Irgendwann heißt es einfach, ihr seid die Nächsten. Etwa zu dieser Zeit schaut auch ein deutlich beschwipster Prinz Karneval in Begleitung einer älteren Dame in der Umkleide vorbei. Die Jungs sind alle in Ordnung. Doch, doch. Die sind alle nüchtern. Alle nüchtern. Alle. Die trinken vorher kein Bier, die trinken kein... Die sind total Abstinenz. Na, zumindest für die nächsten 10 Minuten ist das Männerballett Kückhofen beobachtbar. Total Abstinenz. Ein Heimspiel will absolviert, das eigene Publikum begeistert werden. Alles klappt wie gehofft. Im Festzelt steppt der Bär. Die Zuschauer stehen auf den Stühlen und wippen in den Knien. Sie klatschen und singen mit. Kurz, sie lassen ihr Männerballett nach allen Regeln des Karnevals hochleben. Den letzten Auftritt in dieser Session haben die Jungs an Karnevalsfreitag. In Bad Münstereifel findet ein Wettbewerb statt. Da kann jeder hinkommen, der die Truppe in Aktion erleben will. Und dann ist erstmal lange Pause. Die nächste Session ist für Marco Wallrafen und seine Mitstreiter noch sehr weit weg. Machen wir uns gar keine Gedanken drüber. Wir setzen uns nach Karneval zusammen und dann wird ein neues Thema überlegt und dann überlegen wir Kostüme, eventuelle Neuaufnahmen oder Austritte. Kommt ja leider immer, muss man sagen. Nur meistens ja auch über Karneval kriegt man auch neue Leute. Im Endeffekt nehmen wir jeden, der hier in unserem Karnevalsverein ist und sagt, wir haben Lust. Bei uns ist Engagement eigentlich alles. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.